Drittens. Die Auslage einer Buchhandlung bringt gemeiniglich den Charakter und die politische Richtung ihres Besitzers zum Ausdruck. Wenigstens ist dies von Haus aus der normale Zustand, der jedoch heutigen Tags seine interessanten und eigenartigen Veränderungen erleidet. Denn es gelingt den geheimen Drahtziehern unseres gesamten geistigen Lebens in diesen trostlosen Zeiten aufs Schönste, die Kuckuckseier ihrer ganz anders gearteten Geistesprodukte auch in ein feindliches und fremdes Nest zu legen. Daran ist zweierlei Schuld. Einerseits die mangelnde Wachsamkeit und Ahnungslosigkeit der deutsch-arischen Besitzer, andererseits aber die handelsmäßige Überlegenheit jüdischer Verlagswirtschaft vor den meisten arischen Verlegern. Das Geheimnis der gutgehenden Bücher liegt keineswegs in ihrer Güte, zum geringen Teil nur in dem bei der Presse erzielten Erfolg, zum größten Teil aber in der Höhe des Profits, den der Sortimentsbuchhändler bei einem Verkauf möglichst vieler Exemplare vom Verleger erwarten kann. Liegt zum Beispiel ein Buch in 6 bis 7 Exemplaren in einer Buchhandlung auf und werden diese Exemplare selbst in einigen Wochen abgesetzt, so ist für den von keinem geistigen Ziel geleiteten Buchhändler nicht der geringste Ansporn da, ein derartiges Werk nachzubestellen. Bekommt derselbe jedoch vom Verleger für den Absatz von 50 bis 100 Exemplaren einen weitaus größeren prozentualen Anteil am Reingewinn, als er gemeiniglich gewährt wird, gelingt es durch Staffelung eines derartigen Buches, durch weithin sichtbare Zurschaustellung in der Auslage und stoßweises Aufliegen auf dem Ladentisch suggestiv Aufmerksamkeit und Teilnahme des Publikums darauf hinzulenken, so ist begreiflicherweise das Interesse des Buchhändlers, wenn eine große Anzahl von Exemplaren verkauft wurde, im Großen nachzubestellen, ein reges, und so werden denn jene Bücher, hinter denen die rührigsten Verleger stecken, unbedingt auch die meistverkauften sein. Wer aber diesen Engrosbetrieb zuerst eingeführt und seit je meisterhaft gehandhabt hat, wissen die Eingeweihten seit langem. Es sind die großen jüdischen Verlagshäuser, die das Buch als Massenware im Warenhaussystem zuerst in Deutschland auf den Markt geworfen haben. Das Bedenkliche an diesem Verfahren aber liegt darin, dass sich bei scheinbar harmlosen, nur belletristischen Werken kein Buchhändler, auch der Deutschgesinnte nicht, der Verlockung größeren Nutzens und der suggestiven Massenwirkung entzieht. So verdrängen langsam aber sicher derartige Massenartikel die friedlich und altmodisch vertriebenen Buchhändler selbst bei denen, die in ihrer Gesinnung jenem Neuen feindlich gegenüberstehen sollten, aber viel zu wenig eingeweiht in die geheimen Beziehungen einer planmäßigen Fütterung des gesamten Geisteslebens mit jüdischer Geisteskost, auch ihrerseits der Suggestion und dem besseren Verdienste wehrlos erliegen. Ein zweiter schlauer Schachzug der heute wirkenden geistigen Weltvergewaltiger aber ist es, unbekümmert um die Gesinnung des Besitzers einer Buchhandlung, mit Hilfe seiner Angestellten und Gehilfen das ihnen Gemäße in den Vordergrund zu rücken. Uns sind zahlreiche Fälle bekannt, wo ein deutschgesinnter Buchhändler sich redlich bemüht, eine rechtschaffen deutsche Literatur und Geistigkeit zu fördern, indes über ihn und seinen Willen hinweg der durch Beteiligung am Gewinne geköderte Angestellte munter die entgegengesetzt gerichtete Geisteskost dem Käufer, der, vertrauend auf die ihm bekannte Gesinnung des Besitzers, seine Einkäufe in jenem Laden zu erledigen gewohnt ist, aufzuschwatzen und aufzudrängen vermag. Besonders erheiternd wirkt hier der Widerstreit zwischen den Wünschen des Besitzers und den Aufträgen der geheimen Macher, bei welchem doch immer die diesem genehme Geistigkeit in den Auslagefenstern prangt, indes der Wunsch des Besitzers vom Gehilfen ebenso wenig beachtet wird, wie dessen geheimes Walten von dem ahnungslosen Besitzer. Ich hatte selber in letzter Zeit reichlich Gelegenheit, als Mitbegründer eines neuen Verlages diese sonderbaren Verhältnisse zu studieren und konnte mit staunendem Entsetzen wahrnehmen, wie gering der Idealismus und das Verständnis für geistig-politische Werte selbst in den Kreisen der Wohlgesinnten eigentlich ist. Als die Anthologie Deutscher Geist aus Österreich den Buchhandlungen zuging, da war ich selbst davon durchdrungen, dass diese Sammlung der schönsten dichterischen Bekenntnisse zum Deutschtum in unseren trostlosen Zeiten der Heimatlosigkeit und Verwirrung den noch irgend ideal veranlagten Buchhändlern so willkommen sein würde, dass sie mit Liebe und Nachdruck für die Kenntnis und Verbreitung dieses Büchleins sorgen würden. Nichts von alledem geschah. Da keine besondere Bestechung, kein Überverdienst hinter dem Werke tätig war, so kam es nur flüchtig hin und wieder in die Auslagen und war bald mit der Hochflut so vieler Neuerscheinungen ohne jede nachhaltige Wirkung weggeschwemmt worden. Und da ist der Punkt, wo wir mit unseren heutigen Ausführungen einsetzen wollen. Wir haben kein Recht, uns über den Niedergang des Geisteslebens, die Verflachung und Gemeinheit des Lesestoffes, die Gesinnungslosigkeit und Gleichgültigkeit des Publikums zu beklagen, solange von dort aus, wo die geistige Nahrung ins Volk gebracht wird, vom deutschgesinnten Buchhandel aus nicht jener Funke von Idealismus, jene Charakterkraft und Zielstrebigkeit aufgebracht wird, ohne welche der deutsche Geist hilf- und wehrlos der jüdischen Überschwemmung anheimgegeben bleibt. Wenn die Vermittler zwischen Geist und Publikum gedankenlos und gewinnsüchtig sich nicht um den Inhalt der von ihnen vermittelten geistigen Ware bekümmern, dann dürfen wir uns nicht wundern, dass das deutsche Geistesleben immer rascher dem Verfall und der Vernichtung zutreibt. Dann nehme man sich selbst ein Beispiel an der unbeirrbaren Zielstrebigkeit des Judentums, an der hartnäckigen Unbeugsamkeit, mit der es seine Feinde zu verfolgen und das ihm nicht gemäße Geistesleben zu vernichten weiß. Abermals muss es mir gestattet sein, ein Beispiel aus der eigensten Erfahrung anzuführen. Wer heute noch so töricht ist, in einer jüdischen Buchhandlung eines meiner Bücher bestellen zu wollen, der kann auf das Schönste belehrt werden, wie man eine feindliche Geistesrichtung zu behandeln hat. Von 3 verschiedenen Seiten bin ich auf das Genaueste darüber unterrichtet worden, man ist jederzeit bereit, mit voller Namensnennung für diese Tatsachen einzustehen, wie es in 4 verschiedenen jüdischen Buchhandlungen denen ergangen ist, die nach meinem im Antaios Verlage, der in Wien durch eigenen Kommissär vertreten ist, erschienenen Bücher zu begehren wagten. Jedes Mal hieß es, hartnäckig und unnachgiebig, nicht etwa nur, dass diese Bücher nicht auf Lager seien, sondern geradezu, dass sie nicht erschienen seien und dass über dieselben nichts bekannt sei. Ein Rechtsanwalt, der bei einem bekannten Wiener Antiquar durch Vorlegung des gedruckten Verlagsverzeichnisses meine Bücher bestellt hatte und Monate hindurch immer und immer wieder nach ihnen verlangte, erhielt zum Schlusse bei einer persönlichen Anfrage das Guthaben, das er bei der Buchhandlung hatte, auf die Hand ausgezahlt, ehe sich der Buchhändler entschloss, ihm die seit Monaten bestellten und in Wien vorrätigen Bücher auszuliefern. Der Kampf ist zu ungleich. Auf der einen Seite ingrimmiger Vernichtungswillen mit Hintansetzung aller Gebote der Wahrheit und Anständigkeit, auf der anderen Seite Fahrlässigkeit, Gleichgültigkeit, Mangel jeglicher klaren Zielstrebigkeit, kindliche Ahnungslosigkeit dem geheimen Wollen des Feindes gegenüber und die trostloseste Trägheit und ideallose Verschlafenheit. Wenn in einigen Jahrzehnten oder vielleicht noch viel früher auf diesem Wege in unserer unglückseligen Stadt jedes wahre deutsche Geistesleben erloschen sein wird, dann wird das erbärmliche Missverhältnis zwischen dem unbeugsamen Wollen unseres Feindes und der armseligen Gleichgültigkeit derer, die dazu berufen wären, für den deutschen Geist kämpfend einzutreten, die wohlbegründete Schuld am wohlverdienten Untergange tragen. Deutsches Volksblatt, Wien, 11. März 1921.